Durch die Verstärkung der antiimperialistischen und klassenmäßigen Erziehung werden in der Demokratischen Volksrepublik Korea die wehrtätigen jugendlichen Studenten und Schüler mit dem hohen Klassenbewusstsein bewaffnet. In den Basen für klassenmäßige Erziehung im ganzen Land werden in enger Zusammenarbeit mit den Leuten, die die Verbrechen der USA und Klassenfeinde erlebt oder gesehen haben, die Vorträge und Erzählungen für klassenmäßige Erziehung öfters organisiert. Bei verschiedenen Gelegenheiten, wie am Tag des Kampfes gegen US-Imperialismus vom 25. Juni, werden die Veranstaltungen, auf denen der Schwur zur Rache abgelegt und das Verbrechen der USA und der Klassenfeinde erzählt wird, abgehalten. Viele Einheiten des ganzen Landes organisieren den Besuch in der Zentralen Ausstellung für klassenmäßige Erziehung, im Museum Shinchon und der Ausstellung für klassenmäßige Erziehung in der Gemeinde Susan, wo man die Bestialität und Grausamkeit der USA und der Klassenfeinde intuitiv und lebhaft sehen kann.